Kugelschreiber und Büroklammern auf dem Boden verstreuen. Dann daneben legen, mit den Füßen gegen die Tür und dem Kopf unterm Pult. Schlafen. Wenn dann jemand ins Büro kommt, kann man so tun, als ob man eifrig die Stifte und Klammern vom Boden einsammelt. Bei der Arbeit ein Nickerchen machen, ohne dass jemand es merkt? Altmodischer Trick. Heute geht es im Großraumbüro eher darum, den Computerbildschirm im richtigen Winkel aufzustellen, damit einem nicht jeder über die Schultern guckt, wenn man gerade auf den Malediven surft oder bei Online Otto. Oder sogar, wie sich bei Luzerner Staatsangestellten herausstellte, auf Pornoseiten. Man kann ja mit dem Shortcut Alt-Tabulator kann man ja sehr schnell wechseln, eben von der Ferienseite hin zur Excel-Tabelle. Cyberloafing heißt das. Bei der Arbeit nicht arbeiten, sondern surfen. Sein Facebook-Profil aktualisieren, Kommentare posten, Filmchen herunterladen, den Hausrat versteigern. Tatsächlich sammeln die einschlägigen Seiten 70% ihrer Klicks zu Kernarbeitszeiten und 60% aller Online-Käufe finden zur Arbeitszeit statt. Insgesamt widmen Arbeitnehmer sich täglich 1,5 bis 3 Stunden anderen Dingen. 3 Stunden, jeden Tag. Haben die alle nichts zu tun? Private Dinge am Arbeitsplatz erledigen, das tun viele. Die Frage ist nur, wie oft, wie viel? 1/2 Stunde pro Tag? 1 Stunde? 4, 5 Stunden? Und vor allem, tun sie es freiwillig oder weil es eben nicht anders geht? Es ging mir insofern nicht gut, als dass ich zwischendurch eine Situation hatte, dass ich etwa 8 Stunden an meinem Arbeitsplatz bei einer Vollzeitbeschäftigung sein musste, aber nur ein Arbeitsvolumen von etwa 3 Stunden hatte. Das heißt, ich war damit konfrontiert, dass ich nach 3 Stunden mit meiner Arbeit fertig war. Dass es darauf hinauslief, dass ich mich einfach 5 Stunden irgendwie still beschäftigen musste und so tun, als ob ich was tue, aber faktisch nichts zu tun hatte. Und das ist natürlich eine ganz belastende Situation, wenn man was schaffen will. 2 Jahre arbeitete Anna S., Akademikerin und 36 Jahre alt, in einer Institution mit behördenähnlichen Strukturen. Anfangs fand sie ihren Job spannend, alles war neu, sie lernte viel. Aber das blieb nicht lange so. Wenn es überhaupt etwas zu tun gab, dann meistens nur Routinearbeiten. Was passiert, wenn ein Mensch arbeiten, etwas leisten will, aber nicht darf oder kann? Als Bore-out-Syndrom, von Englisch Boredom, Langeweile, beziehungsweise ausgelangweilt sein, wird ein Zustand ausgesprochener Unterforderung im Arbeitsleben bezeichnet. Wikipedia. Der Name Bore-out erinnert an Burnout und ist tatsächlich auch mit ihm verwandt. Die Symptomatik ist bei beiden Phänomenen ähnlich. Lustiger Tinnitus auf der linken Seite, Übelkeit, Fahrstuhlgefühl, Empfindungsstörungen in den Händen. Einmal bunt durch die Klamottenkiste, komplett buntes Potpourri an sehr unangenehmen Dingen. Das ging letzten Sommer los, ziemlich von jetzt auf gleich. Mit einer Menge an unterschiedlichen körperlichen Symptomen, die am Anfang im Zusammenhang standen mit dem Weg zu meiner Arbeit. Das heißt, da wurde mir immer schwindelig. Ich habe gedacht, das ist einfach der heiße Sommer, ich habe eh niedrigen Blutdruck, vielleicht ein bisschen Kreislauf, naja, wird sich schon geben. Und das wurde tatsächlich immer massiver. Und von jetzt auf gleich wurde mir extremst schwindelig, dass es mich fast vom Stuhl gehauen hat. Und es wurde eben auch nicht besser durch Ablegen und Füße hoch, diese typischen Kreislaufmaßnahmen. Das, was die Ärzte dann halt einfach rausgefunden haben, war, dass ich einen Zwerchfellbruch habe. Das haben ziemlich viele erwachsene Menschen. Oder dieser innere Stress, der richtet ja auch einfach ganz viel an. Und in dem Fall war es eben auch nochmal eine fette Entzündung am Mageneingang. Stress fördert ja auch Entzündung im Körper. Manche Betroffene leiden so stark unter ihrer Erschöpfungsdepression, dass sie in einer Klinik landen. Bei Wolfgang Merkle in Frankfurt zum Beispiel. Der Chefarzt des Hospitals zum Heiligen Geist schätzt, dass von den 300 Patienten, die er jährlich aufnimmt, jeder 10. an Unterforderung im Job leidet. Interessanterweise ist auch eine Unterforderung ein Stress. Und so, dass die Symptome zwischen dem Burnout und dem Bore-out gar nicht so unterschiedlich sind. Das heißt, die haben auch Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, nervöser Magen, Schwindel, Reizdarm, Schlafstörungen und Depressionen. Also das ist gar nicht so unterschiedlich vom Burnout, weil das auch eine Art Stress ist, ja? Allerdings auf einer anderen Basis, ne? Diese Ungewissheit, diese Leere, die ist nicht so eine Leere wie am Sonntagnachmittag auf der Parkbank. Unter den Bore-out-Patienten seien mehr Frauen, beobachtet Merkle. Das kann daran liegen, dass Frauen eher Hilfe suchen oder daran, dass Frauen in Deutschland immer noch öfter unter ihrer Qualifikation arbeiten. Der Burnout als Krankheit der Leistungsträger wird dreimal häufiger diagnostiziert. Dementsprechend wenig wird in dieser Hinsicht geforscht. Erstaunlicherweise interessiert das Burnout auch die Kollegen viel mehr als das Boreout. Das, die Unterforderung, da gibt es nur für einzelne Forscher. Und Boreout hat überhaupt keinen Niederschlag in der internationalen Klassifikation gefunden. Der Begriff Boreout ist nicht als Krankheitsbild definiert. Ebenso wenig wie übrigens der Burnout. Und tatsächlich wurde der Boreout erstmals nicht in der Medizin beschrieben, sondern in der Wirtschaft. 2007 veröffentlichten die Schweizer Unternehmensberater Philipp Rötlin und Peter Werder das Buch Diagnose Boreout. Wir haben viele Leute beobachtet, von denen wir nicht sicher waren, was die eigentlich so tun. Tag ein und Tag aus, waren morgens früh im Büro, abends spät nach Hause, zelebrieren das auch, haben vielleicht einen Aktenkoffer dabei, um zu zeigen, ich musste zu Hause noch weiterarbeiten, bringen gerne einen Stapel mit Dokumenten mit in die Sitzung, schreiben auf fleißige Notizen oder Projektpläne immer wieder mal was Neues, das eben dann auch nach viel Arbeit aussieht. Das Italian Jacket ist eine der typischen Verhaltensstrategien beim Boreout. Ein Aktionismus der Betroffenen, um ihr Nichtstun zu kaschieren. Woody Allen hat einmal gesagt, 80% des Erfolgs bestünden darin, sich zu zeigen. Also überhaupt hinkommen ist ein erster Erfolg. Präsenz markieren und begeistert sein, wenn ein neues Projekt vorgestellt wird, der nächste. Wer sich dann noch mit vorgezeigtem Bedauern ausklingt, er sei ja leider gerade mit einem anderen Projekt so beschäftigt, hat die besten Karten. Besonders gut funktionieren die Ablenkungsmanöver seit Einzug der Informationstechnologie in die Bürowelt. Als Arbeitsgerät ist das Handy in Sitzungen sogar erwünscht. Schach spielen statt Termine eintragen, merkt keiner. Und E-Mails so zu programmieren, dass sie um Mitternacht oder 5:30 morgens beim Chef eintreffen, ist auch kein Hexenwerk. Deshalb gibt es den Boreout auch nicht in allen Berufen, sagt Unternehmensberater Peter Werder. Damit Sie so tun können, als ob Sie arbeiten würden, brauchen Sie ein Alternativprogramm. Das heißt, Sie brauchen einen PC und Sie brauchen Alternativen auf diesem PC, was Sie eben tun können, wenn Sie nicht arbeiten. Zum Beispiel Ferien buchen, Auto verkaufen, chatten und so weiter. Und das ist erst in den letzten 10 Jahren so stark geworden, dieses Alternativangebot, dass man es eben überhaupt aushält, zu wenig zu tun zu haben und trotzdem so zu tun, als ob man arbeiten würde. Ein Maurer kann ja nicht so tun, als ob er eine Mauer hochziehen würde. Unterforderung ist nicht Boreout, sondern Boreout ist eine Kombination aus Langeweile, Unterforderung, Desinteresse und eben der Art und Weise, so zu tun, als ob man arbeiten würde. Aber warum eigentlich so tun, als ob? Heute ist es nun so, dass wir davon ausgehen, dass Stress sozial erwünscht ist und dass es sozial unerwünscht ist, nicht gestresst zu sein. Und das bedeutet wiederum, niemand steht dazu, wenn er oder sie zu wenig zu tun hat. Das ist sicher eine Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, weil alles auf Effizienz getrimmt ist. Wenn man sich schon mit wenig Stress schwer sehen lassen kann, dann umso weniger mit fehlendem Stress. Mit Burnout kann man sich ja ganz gut sehen lassen, weil wer ausgebrannt ist, der hat ja immerhin mal gebrannt. Ja. Der Ausdruck Boreout, den ich auch gar nicht mag, weil letztendlich ist Unterforderung der bessere Begriff. Unterforderung ist ein guter Ausdruck dafür. Unterforderungssyndrom. Das nimmt nicht so die Disqualifikation des Patienten ins Blickfeld, sondern die Nichtpassung zu dieser Umwelt. Also die Empathie für denjenigen, der unter Boreout leidet, ist in unserer Gesellschaft nicht so groß. Das Recht auf Faulheit, wie es Paul Lafargue, der französische Sozialist und Schwiegersohn von Karl Marx, Ende des 19. Jahrhunderts in einer Streitschrift festhielt, ist veraltet. Ebenso wie die Forderung des Philosophen Friedrich Nietzsche, der 1880 für mehr Muße plädierte. Heute ist der Beruf dafür da, um sich selbst zu verwirklichen und zu entfalten. Wenn er zum Zeitdieb wird, ist das fatal. Es war die pure Langeweile. Das war bei mir irgendwann das vorherrschende Gefühl tatsächlich und auch die Gedanken, die kamen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird's brenzlig. Dass ich das Gefühl hatte, ich sitze hier 5 bis 6 Stunden meiner Lebenszeit täglich ab. Es ist meine Lebenszeit. Also die rinnt mir durch die Finger mit Nichtstun. Für was? Für ein paar Kröten? Das kann es nicht sein. Weil dafür ist mein Leben und dafür bin ich mir auch einfach zu wichtig, um mir das zu geben. Meistens sind die Leute betroffen, die am meisten leisten wollen. Die im Leistungsdogma sozialisiert worden und darauf getrimmt sind, jede Sekunde ihres Lebens auszufüllen. Und die schämen sich, wenn sie nichts leisten. Burnout-Betroffene wollen nicht über ihre Situation sprechen. Und wenn doch, wie Anna, dann wollen sie anonym bleiben. Aber in einschlägigen Internetforen wird klar, wie virulent das Thema ist. Ich habe mir in dieser Zeit keine professionelle Hilfe geholt, trotz extremster Schlafstörungen und Albträume, Zukunftsängste und ab und zu Selbstmordgedanken. Aber eigentlich sollte man sich helfen lassen. Meine Arbeit hatte keinen geistigen Reiz. Es war so viel Routine und unqualifizierte Arbeit dabei, die eigentlich eine wöchentliche studentische Aushilfe auch hätte tun können. Ich erlebe das Gleiche, was Semmelchen beschrieben hat. Die Dinge, die dann doch zu tun sind, dauern einfach unfassbar lange und fallen mir schwer. Dabei sind es eigentlich Routinetätigkeiten, die ich bei Stress mal eben nebenbei fix erledige. Auch Arbeitnehmer, die immer nur Teilaufgaben erledigen müssen, können an Burnout erkranken. Denn aus psychologischer Sicht ist es wichtig, Erfolgserlebnisse zu haben und Dinge abzuschließen. Und es geht immer auch darum, gebraucht zu werden. Was dann schon eben nicht ganz so einfach zu verkraften ist, das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Das hält man auf die Dauer eben auch nicht aus. Es ist eine Form von Anerkennung, die fehlt. Und selber, das Selbstwertgefühl, das leidet eben auch darunter, wenn man weiß, man wird hier eigentlich nicht gebraucht. Dann rutschen die Betroffenen in die Unterforderung, in den Aktionismus. Und selbst der schwindet irgendwann, sagt Anna. Ich habe dann irgendwann aufgegeben, so zu tun, als ob ich irgendwas tue und habe dann auf meinem Handy gedaddelt. Wurde wahrgenommen, sagte keiner was zu. Hinter vorgehaltener Hand war tatsächlich das Betriebsklima nicht vorsah, dass das lautkund zu tun, beziehungsweise sehr schnell deutlich wurde, was gut geheißen wurde an Verhaltensweisen und an dem, was man sagte und was nicht. Dass es am besten ist, die Klappe zu halten, den Kopf unten zu halten. Das heißt, ich habe mich mit Kollegen ausgetauscht, ja, hinter vorgehaltener Hand. Und bekam da die Bestätigung, ja, geht mir auch so, ja, ich habe auch nicht mehr zu tun, ja, ich beschäftige mich irgendwie. Es ist eine Art von informellem Exit. Das heißt, die Personen bleiben dann physisch im Unternehmen, verlassen aber das Unternehmen schon, indem sie es halt in Form von Nicht-Engagement oder dieser aktiven oder passiven inneren Kündigung machen. Elisabeth Prammer, Wiener Soziologin und Autorin von Burnout, Biografien der Unterforderung und Langeweile. Wenn diese innere Kündigung vollzogen wird und der Betroffene aufhört zu quengeln, unter Anführungszeichen, hat er dann endlich verstanden, was die Organisation will. Und er passt sich jetzt sozusagen auch an das an, was wir von ihm verlangen. Und ich würde aber sagen, dass das insgesamt nicht sehr positiv ist, wenn jemand die Fähigkeit zur Kreativität abgibt und nur mehr Dienst nach Vorschrift macht. Das Problem ist halt natürlich, wenn jemand passiv innerlich kündigt, also Dienst nach Vorschrift macht, der teilt Ihnen das ja nicht aktiv mit. Der macht das einfach, ja. Und wenn das natürlich dann ein Zustand ist, der vielleicht doch nicht so gut ist, dann vergeht da auch schon mal ein halbes Jahr bis ein Jahr, ja. Und das ist natürlich sicher nicht gut, weil das einfach verschwendetes Potenzial ist. Die Betroffenen erzählen ja auch von einer Dequalifizierung, also diese negative Spirale, die dann einfach in Kraft tritt. Also ich habe während der Arbeit auch gemerkt, dass ich mich zunehmend schlechter konzentrieren konnte. Und wenn ich dann Texte oder umfangreichere Sachen lesen wollte oder auch in meiner Freizeit dann ein Buch lesen wollte, das ging einfach nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Das war eigentlich total merkwürdig, weil ich hätte ja Zeit gehabt. Und als ich dann aus dem Job raus war und 2-3 Tage erstmal nichts gemacht habe, war diese Nervosität plötzlich weg. Also wie auf Knopfdruck konnte ich wieder ruhig sein und hatte nicht mehr so ein nervöses Zappeln im Bein zum Beispiel. Also das hatte ich früher in der Schule öfter mal, wenn ich dann sehr gelangweilt war, dann habe ich immer mit dem Bein so gewippt. Und so ähnlich war das auch, dass ich innerlich raus wollte, was tun wollte. Aber mein Job war es ja, da 8 Stunden lang zu sitzen. Auch Susanne M. weiß, wie sich ein Burnout anfühlt. Aus ihrem Job in der internationalen Zusammenarbeit bei einer Nichtregierungsorganisation. Viele Betroffene fühlen sich irgendwann unfähig, überhaupt noch etwas zu tun. Sie teilen ihre Sorgen in den Internetforen. Mein Gehirn wurde irgendwann langsamer. Je länger ich in dem Unternehmen blieb, desto verbrauchter, müder wurde ich und desto mehr Fehler machte ich. Ich war irgendwann nicht mehr in der Lage, einen einzigen Satz ohne Rechtschreibfehler zu schreiben. Ich brauchte irgendwann mal einen ganzen Tag nur, um eine E-Mail zu schreiben. Und nach dieser E-Mail war man auch noch geistig erschöpft, wie nach einem Examen. Ja, ich weiß, das kann kein Außenstehender nachvollziehen, weil es so absurd ist. Da war auch ein Kollege, der schon sehr, sehr lange einfach für meinen Arbeitgeber, den damaligen, gearbeitet hat. Und er teilte sich seine Arbeit sehr sorgfältig ein, weil es eben auch nicht so wahnsinnig viel zu tun gab. Was für mich auffällig war, in dem Moment, wenn dann ein Schub Arbeit kam, er ist halt ganz, ganz schnell in diese Überforderung reingegangen. Er brauchte für die Sachen, für die ich 3 Stunden brauchte, irgendwie 6 Stunden. Und es hat ihn teilweise auch komplett aus dem Konzept gebracht. Lähmung durch Nichtstun ist ein Grund, warum viele an ihrer Situation nichts ändern. Wenn man nur Routineaufgaben macht und dazu noch irgendwelche Sachen einscannt, dann traut man sich nichts mehr zu. Am wenigsten, sich neu auf andere Stellen zu bewerben. Oft sind es aber auch die Strukturen, die es nicht zulassen. Es ist ein Unterschied, ob man in einem eher institutionellen Betrieb ist oder eher in einem Start-up, wie groß das Ganze ist, wie viel Tradition da ist, wie konservativ die Strukturen sind. Wenn man eben 200, 250, 300 Rädchen hat, die perfekt funktionieren in dem System und eben ein paar Rädchen hat, die nicht so gut funktionieren oder denen es nicht so gut dabei geht, dann ist eben die Abwanderung der Rädchen, denen es nicht so gut geht, eher vorprogrammiert, als dass sich an den Strukturen was ändert, ne? Also ich war verantwortlich für einen Bereich, der total gut funktioniert hat, wo alle super eingearbeitet waren, ihren Job gut gemacht haben. Und also ganz viel war perfekt. Ich eher häufiger das Gefühl hatte, wenn ich jetzt versuche, da auch noch was dazu zu sagen, dann fühlen die Leute sich auf den Schlips getreten oder überwacht. Also da würde ich dann sagen, spielt auch so das Thema Burn oder Bore-out mit, dass ich dann auch nicht die Kraft hatte, das durchzusetzen. Bei uns war es so, dass die Organisation sparen musste. Und sparen hieß, dass wir nicht mehr so viele Projekte umsetzen konnten. So war es zum Teil auch, wenn ich Projekte mit akquiriert habe, eher die Reaktion, oh Gott, nein, schon wieder ein Projekt, wir haben noch gar kein Geld dafür. Also der Sinn meiner Tätigkeit war durch so eine Sparpolitik total in Frage gestellt. Gleichzeitig war meiner direkten Chefin daran gelegen, dass ihr Personal nicht abgebaut wird, dass da eine sichere Struktur für ihre Projekte blieb. Größeres Engagement hätte unter der Sparpolitik und unter eher starren Strukturen eher zu Problemen geführt. Also das die einzige logische Konsequenz war, okay, dann lass ich es und versuche mich zu arrangieren mit den Strukturen. Also ich bin auch mit ganz konkreten Projektvorschlägen an meine Chefin herangetreten und da passierte Wochen und Monate nichts. Das heißt, ich konnte mir keine neue Arbeit generieren, weil die Arbeitsgebiete eben an andere Leute vergeben waren, die auch nicht wollten, dass ich ihnen da reingrätsche. Und ich überlege mir schon, ob ich dann jemandem persönlich zusetze, wenn es um eine Struktur geht. So in dem Moment, wenn ich eben sehr laut und sehr rebellisch werde, ist die erste Person, die was auf die Nase kriegt, meine Chefin. Ich tue mich dann schon schwer, denen in ihr Leben so massiv reinzufunken, zu sagen, ich mische jetzt den Laden auf, wenn eben andere Leute noch davon abhängen, wie ich mich verhalte. Diese Konstellationen kennt auch Peter Werder aus seiner Arbeit als Unternehmensberater. Nehmen Sie eine Geschäftsleitung, 7 Personen und alle haben eine eigene Assistenz, 100%. Nun ist es recht schwierig zu merken, dass man selber nicht 100% Assistenz auslasten kann, das ist ein Statussymbol. Und in einem Team bedeutet es, die Stellenprozente, die einem eben zugeteilt werden, die gibt man nicht gerne auf. Weil wenn man sie mal aufgibt, dann kriegt man sie nicht mehr. Und wenn man sie aufgibt, dann kommt auch die Frage, ja, was hast du denn in den letzten paar Jahren gemacht? Da waren es ja auch 10 Leute. Wieso soll das jetzt nur mit 7 gehen? Susanne und Anna sind in die Erschöpfungsdepression gerutscht, ohne dass jemand das beabsichtigt hätte. Man kann Bore-out aber auch strategisch einsetzen, sagt Wolfgang Merkle. In den Fällen, wo es um ein reines Mobbing sich handelt, also einen verdienten Mitarbeiter durch diese Form der Behandlung rauszuekeln aus dem Betrieb, das ist gar nicht so selten. Da würde ich schon meinen, dass das mindestens 20% unserer Burnout-Patienten sind, wo das die Ursache ist. Strategisch eingesetzt, ganz fies, ja. Da gibt es durchaus Beispiele, wo Mitarbeiter an leeren Schreibtisch gesetzt werden oder sinnlose Aufgaben kriegen, wo der Chef die vor ihren Augen wieder zerreißt, wenn sie fertig sind nach Wochen, um sozusagen die Demotivierung so groß werden zu lassen, dass der Betroffene gerne selber kündigt, ohne irgend noch eine Abschlusszahlung oder eine Abstandszahlung machen zu müssen. Wenn jemand jetzt Überstunden machen muss, das kann er dann irgendwie hervorbringen im Arbeitsprozess. Ne? Aber mit der Unterforderung, da gibt es schon viele Möglichkeiten, das zu verstecken. Aber wenn es nicht gerade um Mobbing geht, wie kann man einen Bore-out vermeiden? Schließlich kostet ein Bore-out auch Geld. Neben der bezahlten Nichtarbeit kann es Produktions- oder Eigentumsschädigungen geben. Oder die schlechte Stimmung greift auf die Kollegen über. Der volkswirtschaftliche Schaden, der entsteht, ist allerdings schwer zu messen. Dabei kündigt sich das Unheil schon ganz am Anfang an. Nur da bemerken die wenigsten, was los ist, meint Peter Werder. Wenn Sie irgendwo einen neuen Job kriegen und Sie merken, Sie haben eigentlich gut, ja, Sie haben zu tun, aber Sie haben gut auch mal Zeit, eine Zigarette zu rauchen oder mit Kollegen zu sprechen, ist das am Anfang eigentlich sehr verlockend. Dann sind 3-4 Monate weg, 6 Monate weg und es ist zu spät, um das beim Vorgesetzten anzubringen. Das müsste man schon sehr schnell machen. Dass man das auch belegen kann, dass man sagen kann, in den letzten paar Wochen, Monaten sieht so aus, ich habe zu wenig zu tun oder die Arbeit fordert mich zu wenig. Und das am Anfang zu merken, dass man nicht glücklich wird, wenn man die Ferien buchen kann während der Arbeit, das ist die Falle. Da tappt man eben gern rein. Dabei geht es auch um die jeweilige Erwartungshaltung. Ein Museumswärter, der Tag ein, Tag aus im selben Ausstellungsraum steht, wird kaum an einem Bore-out erkranken, weil er von seinem Job gar nichts anderes erwartet. Wenn aber ein Bewerber von seiner neuen Stelle aufgrund der Ausschreibung und des Bewerbungsgesprächs eine Position als Projektleiter mit internationaler Erfahrung erwartet und sich am Schreibtisch herausstellt, dass er nur eine Unterabteilung leitet und ab und zu ein bisschen Englisch sprechen muss, dann ist er prädestiniert für einen Bore-out. Also es gibt ja diesen informellen Arbeitsvertrag, da sagt man zum Beispiel, wir suchen Leute mit internationaler Erfahrung, äußerst belastbar, so richtige Nobelpreisträger. Und wenn die dann arbeiten, so nach 3 Monaten, merken die, die können das in der Hälfte von der Zeit erledigen. Oder die sind eben nicht mit dieser komplexen Materie betraut worden. Das heißt, die Erwartungen, die man am Anfang schürt, die hält man nicht ein. Am Ende macht's aber die Mischung. Meistens leiden nur Menschen, die quantitativ und qualitativ unterfordert sind, an Bore-out. Wenn sie also die falsche Arbeit kriegen und davon auch noch zu wenig. Im zweiten Jahr war ich in einer Situation, wo es einfach komplette Routine war, wo ich das Gefühl hatte, ich muss noch nicht mal das Hirn anschalten, wenn ich da auflaufe. Also zu wenig gefordert zu werden geistig einerseits und zu wenig reinweg zum Abarbeiten zu haben. Ich meine, es gibt auch Routinetätigkeiten, wo man nicht so viel denkt, wo es aber einfach die Masse macht, dass die Zeit vorbeigeht. Nur wenn beides eben einfach nicht stimmt, wird's kritisch. So ein Person-Job-Mismatch, wie es in der Managersprache heißt, ist für Selbstständige meistens ein Fremdwort. Die Zahl der Bore-out-Patienten ist da besonders hoch, wo Firmen unter Auftragsflaute leiden. Wenn Arbeitsplätze wegrationalisiert werden und durch neue Software Aufgaben wegfallen, ist der Druck groß, die eigene Unentbehrlichkeit unter Beweis zu stellen. Und die Angst, seinen Job zu verlieren, wächst, beobachtet Buchautor Peter Werder. Hier in Zürich ist die Arbeitslosigkeit vielleicht 3%. Es gab Regionen, in denen wir Workshops gemacht haben, zum Beispiel in den neuen Bundesländern, da war die Arbeitslosigkeit vor 10 Jahren vielleicht 15%. Und das macht einen Unterschied aus, wenn sie dann eben dazu stehen müssen, dass sie zu wenig zu tun haben. Klassischerweise ist der Bore-out in der Verwaltung und im Dienstleistungssektor verbreitet. Aber er taucht verstärkt auch in anderen Branchen, etwa im Bankgewerbe, auf. Dienstleistung ist klar, Banken, Versicherungen und vielleicht auch öffentliche Verwaltung, da verschwinden doch einige Funktionen und Personen irgendwo im Nirvana. Es gibt das Beispiel eines finnischen Steuerkommissärs, der an seinem Schreibtisch gestorben war, was seine Kollegen erst 2 Tage später bemerkten. So entbehrlich waren er und seine Arbeit. Vor 3 Jahren sorgte der Fall eines deutschen Verwaltungsangestellten für Aufsehen, der sich mit den Worten in den Ruhestand verabschiedete, er sei zwar anwesend gewesen, aber nicht da. Er hatte sich in all den Jahren übergangen gefühlt und sich mit schwacher Leistung dafür gerecht. Für den Unternehmensberater Peter Werder sind nicht nur die Strukturen schuld, sondern auch die Arbeitnehmer sind in der Verantwortung. Führungskräfte müssten eine Persönlichkeit erkennen, richtig einsetzen und auch im Blick haben, wie sich eine Stelle über die Jahre verändern könnte. Das bedeutet eben, die Leute immer wieder einzuplanen, Veränderungsprozesse auch intern transparent zu machen, was das Talentmanagement anbelangt. Wir haben bis jetzt immer vom Run the Business gesprochen und nicht vom Change the Business. Im Change ist es eine ganz andere Geschichte. Da kann es sein, dass Leute umplatziert werden intern, weil sie eben andere Qualifikationen mitbringen. Die Qualifikationen, die eben nicht mehr gefragt sind oder an einem anderen Ort gefragt sind. Und da ist schon eine Gefahr, dass man dann eben im Change das aus den Augen lässt und dann, wenn es dann wieder normal läuft, im Run, dann eben die Leute an einem Ort hat, wo sie in Burnout rutschen. Die kündigen dann innerlich und sind dann weg. Meistens ja die Guten zuerst. Und das Phänomen könnte sich weiter ausbreiten, glaubt der Psychiater Wolfgang Merkle. Wo es etwas zugenommen hat, das ist bei den Leuten, die jetzt migrieren, ja, die also jetzt aus anderen Ländern kommen und dann als Jurist oder Mathematiker dann irgendwo Lagerarbeiten machen müssen. Da kann es auch doch nochmal zu heftigeren Burnout-Symptomen kommen. Von den Hierarchiestufen, zumindest von denen, die bei uns landen oder zu uns kommen, die sind schon eher höher qualifiziert und haben unterfordernde Aufgaben, ja, dass sie vielleicht nur sich vorkommen, trotz eines Jurastudiums, als hätten sie nur Ablagefunktion. Das nachhaltigste Mittel gegen den Burnout ist ein Jobwechsel. Manchmal hilft aber auch schon der Wechsel in die Teilzeit oder eine Therapie. Was sicherlich der Fall ist, dass wir hier in Deutschland ein einzigartiges psychosomatisches, therapeutisches Angebot haben, um auf solche Störungen zu reagieren, während solche Patienten in anderen Ländern, wo es kaum Psychosomatik gibt, dann eher eben Antidepressiva kriegen und wenig Gespräche. Es gibt ja nur in Deutschland in diesem Ausmaße psychotherapeutische Behandlungen als Kassenleistung. In der Klinik wird den Patienten mit Gesprächen geholfen, mit Körper-, Kunst- und Musiktherapie oder mit Entspannungstechniken. Susanne und Anna haben sich selbst geholfen und sich von ihrem Job getrennt. Bei Susanne waren die Symptome schon am 2. freien Tag verschwunden. Anna ist seit Jahresanfang nicht mehr in ihrem Job und ihr Zustand bessert sich täglich. Andererseits tatsächlich einfach im Moment nicht erwerbstätig, um runterzufahren. Ich bin ganz aktiv, ich probiere wahnsinnig viel aus. Ich mache auch viel ehrenamtlich, aber bewusst gerade erstmal nicht in eine weitere Erwerbsarbeit rein, einfach um runterzufahren, um zu gucken, Arbeitslosengeld 1. Und da war ich auch ganz offen, habe einfach Situationen geschildert, wie mein Vermittler da eben auch in meinem Lebenslauf sehen kann, bin ich niemand, der irgendwie Bock hat auf Däumchen drehen. Und diese Pause ist einfach begründet. Also ich muss einmal runterfahren, muss verarbeiten, was da passiert ist und richte mich gerade neu aus und gucke, was ich tun will. Bin ich ganz klar an einen Guten geraten, der tatsächlich nachvollziehen kann, was da los ist und eben mit mir einfach auch so ein bisschen Fahrplan festgeklopft hat, wo so viel Luft drin ist, dass ich mich umorientieren kann. Ja, letztendlich ist es ja mit allen Dingen im Leben so, dass es nur darum geht, was habe ich jetzt daraus gelernt und wie geht's weiter. Also ich weiß mehr darüber, wie ein Arbeitsplatz für mich gestaltet sein muss, damit es mir damit gut geht. Mein großes Learning aus der Situation ist, dass ich da tatsächlich nochmal in einer Vollzeit-Angestelltenbeschäftigung war, zum 2. Mal in meinem Leben. Ich habe nach dem 1. Mal schon gesagt, das ist nicht mein Ding. Never ever, ich werde es nicht mehr tun. Das ist ein ganz großer Aha-Effekt für mich aus der ganzen Geschichte.